Zweites Kapitel. Eintritt frei. Kinder die Hälfte. Onkel Ringelhut stieß in dem Schrank gegen einen harten Gegenstand. Das war ein alter Spazierstock und den nahm er mit. Die Südsee ist weit, dachte er. Und dann raste er wie ein studierter Langstreckenläufer in das Dunkel hinein und immer geradeaus. Zunächst begleiteten hohe, bröcklige Mauern den gespenstischen Weg, aber dann plötzlich hörten die Mauern auf und der Onkel befand sich in einem Wald. Doch in diesem Wald standen nicht etwa Bäume, sondern Blumen. Gewaltige Glockenblumen zum Beispiel, hoch wie Tannen. Und wenn der Wind wehte, schlugen die Staubgefäße gegen die Blütenwände und es klang, als würde geläutet. Und neben den Glockenblumen standen Schwertlilien und Kamillen und Akelei und Rosen in herrlichen Farben und alle Blumen in diesem Walde waren groß wie jahrhundertealte Bäume. Und die Sonne ließ die mächtigen Blüten leuchten und die Glockenblumen läuteten verzaubert, denn es wehte eine leichte Brise. Und Onkel Ringelhut rannte zwischen den vergrößerten Blumen hin und her und rief dauernd, »Konrad, wo bist du?« Fast 10 Minuten rannte er so, ehe er die Ausreißer erwischte. Negro Caballo, das Rollschuhpferd, stand vor einem gigantischen Veilchen und knabberte an dessen Blättern, die wie schwebende grüne Teppiche aussahen. Und der Neffe saß auf dem Rücken des Gauls, blickte in die Blumenwipfel hinauf und hatte, obwohl er für so etwas eigentlich viel zu erwachsen war, den Daumen in den Mund gesteckt. »Ich werd verrückt«, rief der Onkel und trocknete sich mit dem Taschentuch die Stirn. »Ich werd verrückt«, wiederholte er hartnäckig. »Erstens lauft ihr davon und zweitens schleppt ihr mich in einen Wald. Also, so ein Wald ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht begegnet.« »Sind wir eigentlich schon in der Südsee?«, fragte Konrad. »Nimm den Finger aus dem Mund, wenn du mit uns sprichst«, befahl der Onkel. Konrad erschrak, gehorchte blindlings, betrachtete seinen Daumen, als hätte er ihn noch nie gesehen, und schämte sich in Grund und Boden. Das Pferd rief, »Sitzen Sie auf!« Der Onkel ging in die Kniebeuge, sprang hoch, schwang sich auf den Pferderücken, klammerte sich an seinem Neffen fest, gab dem Tier einen Klaps mit dem Spazierstock und fort ging's. Der Rappe war vorzüglicher Laune und deklamierte, »Wer reit zu spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind!« Aber Konrad sagte, »Wir sind doch nur Onkel und Neffe.« Und Ringelhut meinte, »Wieso Nacht? Sie übertreiben. Galoppieren Sie lieber.« »Gemacht«, rief das Pferd und schaukelte die zwei durch den Blumenwald, das ihnen Hören und Sehen verging. Konrad hielt sich an der flatternden Mähne fest und der Onkel an Konrad, und der Fleischsalat und der Himbeersaft gerieten sich mächtig in die Haare. Die Rosen schimmerten bunt, die Glockenblumen läuteten leise. Und Onkel Ringelhut meinte zu sich selber, »Wenn wir nur schon da wären!« Und dann stand das Pferd mit einem Ruck still. »Was gibt's denn?« fragte Konrad, der die Augen während des Galopps geschlossen hatte und sie nun vorsichtig wieder öffnete. Sie hielten dicht vor einem hohen Bretterzaun, und an dem Bretterzaun hing ein Schild. Und auf dem Schild war zu lesen, »Hier beginnt das Schlaraffenland. Eintritt frei, Kinder die Hälfte.« Onkel Ringelhut rutschte vorsichtig vom Gaul, musterte das Schild und den Zaun und rief schließlich, »Da stimmt doch was nicht.« »Wieso?« fragte das Pferd. »Der Zaun hat keinen Eingang«, sagte der Onkel, und nun sahen die anderen auch, dass sie keine Tür sahen. Konrad stellte sich auf Negro Caballos Rücken, hielt sich am Zaun fest und wollte sich hochziehen, aber Ringelhut packte den Jungen an den Füßen. »Du bist ein maßloses Schaf, mein Sohn«, flüsterte er. »Glaubst du wirklich, dass man kletternd ins Schlaraffenland gelangt? Da drüben leben bekanntlich die faulsten Menschen, die es auf der ganzen Welt gibt. Die werden doch nicht klettern.« Aber der Junge gab nicht nach. Er klammerte sich in dem Zaun fest und zog den Körper langsam hinauf. »Gleich kann ich hinübersehen«, ächzte er begeistert. Aber da tauchte von drüben unvermittelt eine gewaltige Hand auf und verabreichte Konrad eine solche Ohrfeige, dass er den Zaun losließ, neben dem Pferd ins Gras fiel und sich die Backe hielt. »Da hast du's«, sagte der Onkel, »man muss nicht immer klettern wollen, bloß weil man's kann.« Er gab ihnen ein Zeichen, dass sie schweigen sollten, lehnte sich an einen Baum und rief, »Wenn sich diese Kerle einbilden sollten, dass wir klettern, dann haben sie sich geschnitten. Lieber bleiben wir draußen.« Dann gähnte er herzzerreißend und sagte verdrießlich, »Das Beste wird sein, wir schlafen ein paar Runden.« Kaum hatte er ausgeredet, da ging in dem Zaun eine Tür auf, obwohl vorher gar keine Tür drin gewesen war, und eine Stimme rief, bitte näher zu treten. Sie schritten durch die Tür, und das Erste, was sie sahen, war ein riesiges Bett. Und in dem Bett lag ein dicker Mann. Und er knurrte, ich bin der Portier, was wünschen Sie? Wir wollen nach der Südsee, erwiderte der Onkel. Immer geradeaus, sagte der Portier, drehte den Besuchern den Rücken und schnarchte, was das Zeug hielt. Hoffentlich drängt sie das Schnarchen nicht so sehr an, meinte der Onkel. Aber der Dicke war schon hinüber oder er war zu faul zum Antworten. Konrad betrachtete sich die Gegend. Es handelte sich offenbar um einen Obstgarten. Sieh nur, Onkel, brüllte der Junge, hier wachsen Kirschen und Äpfel und Birnen und Pflaumen auf ein und demselben Baum. Es ist bequemer so, meinte der Onkel. Aber das Pferd war mit dem Schlaraffenland noch nicht einverstanden. Solange man das Obst noch pflücken muss, sagte er, solange kann man mir hier nicht imponieren. Konrad, der einen der vier Fruchtbäume genau betrachtet hatte, winkte den Onkel und das Pferd herbei. Und was sie da feststellten, war wirklich außerordentlich praktisch. Auf dem Baumstamm befand sich ein Automat mit Griffen und Inschriften. Am linken Griff einmal ziehen, ein geschälter, zerteilter Apfel, stand zu lesen. Am linken Griff zweimal ziehen, ein gemischtes Kompott. Am rechten Griff einmal ziehen, ein Stück Pflaumenkuchen mit Schlagsahne. »Das ist ja enorm«, sagte der Onkel und zog rechts zweimal. Darauf klingelte es und schon rutschte ein Teller mit Kirschmarmelade aus dem Baum. Nun fingen alle drei an, die Bäume zu bearbeiten und ließen sich schmecken. Den größten Appetit entwickelte das Ross. Es fraß zwei Bäume leer und konnte kein Ende finden. Onkel Ringelhut trieb zum Aufbruch, doch das Pferd sagte, »Gehen Sie nur voraus, ich komme nach.« Und so marschierten Konrad und der Onkel immer geradeaus ins Schlaraffenland hinein. Manchmal liefen Hühner gackernd über den Weg. Sie zogen kleine, blanke Bratpfannen hinter sich her. Und wenn sie Leute kommen sahen, blieben sie stehen und legten geschwind Spiegelei mit Schinken oder Omeletten mit Spargelspitzen. Konrad winkte ab, denn er war satt. Da verschwanden die Hühner, ihre Pfannen hinter sich herziehend, im Gebüsch. »Menschen scheint es hier überhaupt nicht zu geben«, sagte der Junge. »Sicher gibt es welche«, meinte Ringelhut, »sonst hätten ja die Automatenbäume nicht den geringsten Sinn.« Der Onkel hatte recht. Nach einer Wegbiegung trafen sie auf Häuser. Die Häuser standen auf Rädern und hatten Pferde vorgespannt. Dadurch war es den Bewohnern möglich, im Bett zu bleiben und trotzdem überall hinzugelangen. Außerdem waren an den Schlafzimmerfenstern Lautsprecher befestigt. Und wenn sich zwei Schlaraffen unterhalten wollten, ließen sie ihre Häuser mit Hilfe der Gespanne nebeneinander buxieren und verständigten sich per Lautsprecher, ohne dass sie einander zu Gesicht bekamen. Konrad deutete auf zwei solche Häuser. Onkel und Neffe schlichen auf Zehenspitzen näher und hörten eine verschlafene Stimme aus dem einen der Lautsprecher reden. »Lieber Präsident«, sagte der eine Lautsprecher, »was haben wir eigentlich heute für Wetter?« »Keine Ahnung«, antwortete der andere Lautsprecher, »ich bin seit 10 Tagen nicht aus dem Bett gekommen.« »Na«, brummte der eine, »zum Fenster können Sie doch wenigstens mal hinüberschauen, wenn Sie uns regieren.« »Warum schauen denn Sie nicht hinaus, lieber Hannemann? Ich liege seit vorgestern mit dem Gesicht zur Wand und bin zu faul, mich umzudrehen.« »Genauso geht es mir.« »Tja, Herr Präsident, dann werden wir wohl auf den Wetterbericht verzichten müssen.« »Das scheint mir auch so, Hannemännchen. Wiedersehen, schlafen Sie gut.« »Gleichfalls, Herr Präsident, winke, winke.« Die beiden Lautsprecher gähnten. Und dann rollten die Häuser wieder voneinander fort. »Diesen Präsidenten wollen wir uns mal beschnuppern«, schlug Ringelhut vor. Und sie folgten dem langsam dahinrollenden Präsidentenpalast. Als es in einem Park von Automatenbäumen gelandet war und stillstand, blickten sie neugierig durchs Kammerfenster. »So ein fetter Kerl«, flüsterte der Onkel. »Meine Herren«, rief Konrad, »das ist doch der dicke Seidelbast.« »Woher kennst du denn den Präsidenten des Schlaraffenlandes?« »Der dicke Seidelbast ist doch in unserer Schule 11-mal sitzen geblieben, weil er so faul war«, berichtete der Junge. »In der 3. Klasse hat er dann geheiratet und ist aus der Stadt fortgezogen. Es hieß, er wolle Landwirt werden. Dass er Präsident im Schlaraffenland geworden ist, davon hatten wir keine Ahnung. Dann klopfte Konrad ans Fenster und rief: Seidelbast! Der Präsident, dick wie ein Fesselballon, wälzte sich ärgerlich im Bett herum und knurrte unwillig: Was ist denn los? Kennst du mich nicht mehr? Fragte der Junge. Seidelbast öffnete die kleinen Augen, die in dem dicken Gesicht kaum noch zu erkennen waren, lächelte mühsam und fragte: Was machst du denn hier, Konrad? Onkel Ringelhut lüftete den Hut und sagte, er sei der Onkel und sie befänden sich nur auf der Durchreise hier und wollten nach der Südsee. »Ich bringe euch bis an die Grenze«, meinte Präsident Seidelbast. »Ich will nur erst einen Happen essen.« »Moment, Herrschaften!« Er griff in den Nachttisch und holte eine Tablettenschachtel heraus. »Zunächst paar pikante Vorspeisen«, seufzte er, nahm eine weiße Pille in den Mund und drückte auf einen Knopf. Daraufhin erschien an der gegenüberliegenden Zimmerwand ein farbiges Lichtbild, das Ölsardinen und russische Eier und Ochsenmaulsalat zeigte. »Nun einen hübschen, knusprigen Gänsebraten«, sagte der Präsident, nahm eine rosa Pille und drückte wieder auf einen Knopf. Jetzt erschien auf der weißen Wand ein pompöser Gänsebraten mit Bratäpfeln und Gurkensalat. Und zum Schluss Eis mit Früchten. Nahm eine gelbe Pille und drückte ein drittes Mal auf einen der Knöpfe. Auf der Zimmerwand erschien ein herrlicher Eisbecher mit halben Pfirsichen. Konrad lief das Wasser im Mund zusammen. »Warum essen Sie denn Pillen?«, fragte der Onkel. Als Apotheker interessierte ihn das natürlich ganz besonders. »Das Essen strengt sonst so sehr an«, behauptete der Präsident. »In Tablettenform, durch Lichtbilder unterstützt, schmeckt es ebenso gut und macht viel weniger Mühe.« Während die zwei Fremdlinge mit Staunen beschäftigt waren, rollte sich Seidelbast aus dem Bett. Er trug eine Badehose, die anderen Kleidungsstücke waren ihm auf die Haut gemalt. Der Kragen, der Schlips, das Jackett, die Hosen, das Hemd, die Strümpfe und die Schuhe. »Fein, was?«, fragte er. »Meine Erfindung. Das ewige An- und Ausziehen kostet unnötig Zeit und Arbeit.« Er ächzte und stöhnte und watschelte aus dem Zimmer. Es dauerte hübsch lange, bis er aus dem Haus gekugelt kam. Er begrüßte seinen ehemaligen Schulkameraden verhältnismäßig herzlich und auch der Onkel Ringelhut gab er die Hand. »Ehe ihr nach der Südsee eilt, müsst ihr unbedingt unsere Versuchsstation sehen«, sagte er. Und dann gingen sie langsam über eine blau-graue Wiese, aber plötzlich begann es zu regnen. »Ich hätte den Spazierstock zu Hause lassen sollen«, meinte Ringelhut, »der Schirm wäre angebrachter gewesen.« »Zerbrechen Sie sich deswegen nicht den Kopf«, erwiderte der Präsident Seidelbast. »Passen Sie mal auf, welche Annehmlichkeiten unser Land zu bieten hat.« Er sollte Recht behalten. Kaum waren die ersten Tropfen gefallen, so wuchsen Dutzende von Regenschirmen auf der Wiese hoch. Man konnte, falls man das wollte, unter so einem Schirm stehen bleiben. Man konnte ihn aber auch den Boden ziehen und unter seinem Schutze weitergehen. Die drei pflückten sich je einen Schirm und wanderten weiter. »Wenn der Regen aufhört, verwelken die Schirme wieder«, tröstete Seidelbast, und das imponierte den Besuchern außerordentlich. Der Regen hörte wieder auf und richtig, die Schirme fielen zusammen wie welkende Blüten. Der Präsident warf seinen verwelkten Schirm in den Straßengraben und die Gäste folgten seinem Beispiel. »Die Versuchsstation, die ich eingerichtet habe«, berichtete Seidelbast, »hat den Zweck, Einwohner von regem Temperament und lebhafter Fantasie angemessen zu beschäftigen, ohne dass sie sich anstrengen.« »Erzählen Sie mal mehr davon«, bat der Onkel. »Einem normalen Schlaraffen genügen die 24 Stunden des Tages gerade zum Essen und zum Schlafen«, sagte Seidelbast. »Sie dürfen nicht vergessen, dass Einwohner, die weniger als 2,5 Zentner wiegen, des Landes verwiesen werden.« »Nun gibt es aber auch unter denen, die das Nationalgewicht mühelos aufbringen, ausgesprochen lebhafte Naturen. Was soll man tun? Langeweile zehrt. Die Zahl der Ausgewiesenen könnte wachsen. Die Bevölkerungsdichte könnte sinken. Es galt, einen Ausweg zu suchen. Ich schmeichle mir, ihn gefunden zu haben. Hier ist die Station. Passen Sie gut auf.« Sie befanden sich auf einer Art Liegewiese. Ringsum standen Betten und in den Betten lagen viele dicke Herrschaften, blinzelten vor sich hin. »Was man sich hier denkt, entsteht in Wirklichkeit«, sagte Seidelbast verheißungsvoll. »Das ist, wie Sie einsehen werden, ein hervorragender Zeitvertreib. Wenn man endlich vor dem Gebilde seiner Fantasie genug hat, ruft man bloß zurück, Marsch, Marsch, und fort ist der Zauber.« Das glaub ich nicht, erklärte Konrad. Seidelbass, du verkohlst uns. Donnerschlag, rief da der Onkel. Seht ihr das Kalb mit den zwei Köpfen? Tatsächlich, vor einem der Betten stand ein zweiköpfiges, geschecktes Kalb und glotzte aus vier Augen auf den dicken Mann, der es sich gewünscht hatte. Und nun, als er das seltsame Tier erblickte, albern in die Kissen kicherte. Schließlich winkte er ab und rief prustend zurück, Marsch, Marsch, und das Kalb war verschwunden. Die drei spazierten weiter und kamen zu einer dicken Dame, die lag auch im Bett und hatte vor lauter Nachdenken tausend Falten auf der Stirn. Plötzlich stand ein alter Mann mit einer Botanisiertrommel vor ihr. Zurück, Marsch, Marsch, brummte sie, und da war er weg. Und dann zog sie noch mehr Falten, und wieder stand ein alter Mann mit einer Botanisiertrommel vor ihrem Bett. Weißt du, was eine Botanisiertrommel ist? Damit geht so ein Naturforscher mal auf die Wiese und sammelt da drin Gräser und Insekten und so, ne? Er ähnelte dem ersten. Er hatte nur noch wenige Zähne, dafür aber lange weiße Locken. Zurück, Marsch, Marsch, kommandierte die Frau, und da verschwand auch er. Und dann stand ein dritter alter Mann vor ihr, der ähnelte den beiden anderen. Aber er hatte eine größere Nase und eine Glatze. Zurück, Marsch, Marsch, schrie die Frau wütend und schloss erschöpft die Augen. Was machen Sie denn da, Frau Brückner? Fragte Seidelbast. Ach, Herr Präsident, antwortete die Frau, ich stelle mir meinen Großvater vor, aber ich krieg ihn nicht mehr zusammen. Ich habe vergessen, wie er aussah. Ärgern Sie sich nicht, warnte Seidelbast. Sie wiegen seit der vorigen Woche nur noch 255 Pfund. Es täte mir leid, Sie aus dem Schlaraffenland ausweisen lassen zu müssen. Seit 8 Tagen probiere ich das nun, sagte Frau Brückner weinend, und immer wieder misslingt mir der olle Mann. Gute Nacht, Seidelbestchen, und schon schlief sie, so sehr hatte sie ihr Gehirn strapaziert. Dort, schrie Konrad, dort, seht nur ein Löwe! Vor einem der Betten stand ein gewaltiger blonder Löwe, riss das Maul sperrangelweit auf und zeigte sein Gebiss. Natürlich, der dicke Borgmeier, schimpfte Seidelbast. Dauernd stellt er sich wilde Tiere vor, das ist eine fixe Idee von ihm, wenn das nun mal nicht schief geht. Der blonde Löwe schlich näher an das Bett, machte einen Buckel und fauchte grässlich. Der dicke Borgmeier wurde blass. »Zurück«, rief er, »marsch zurück, du Mistvieh«, doch der Löwe kroch näher, er knabberte schon am Federbett. »Mach, dass du wegkommst«, brüllte Borgmeier. »Er hat aus lauter Angst vergessen, dass es zurück, Marsch, Marsch heißt«, sagte Seidelbast. »Wenn es ihm nicht noch rechtzeitig einfällt, wird er leider gefressen werden.« »Da werde ich mal hinrennen und es dem Löwen ins Ohr schreien«, meinte Konrad und wollte zu Borgmeier hinüber. Aber Onkel Ringelhut hielt ihn fest und sagte, »Willst du wohl hierbleiben? Deine Eltern drehen mir den Hals um, wenn ich erzähle, dass du von einem gedachten Löwen gefressen worden wärst.« Und auch Seidelbast riet zum Dableiben. »Es hätte keinen Zweck«, erklärte er, »Borgmeier selber muss rufen.« Inzwischen war der Löwe aufs Bett gesprungen, trat mit den Vordertatzen Herrn Borgmeier auf den Bauch und betrachtete den Dicken gerührt. So ein fettes Frühstück war ihm lange nicht beschert worden. Er riss das Maul auf und »Zurück, Marsch, Marsch«, schrie da Borgmeier, und der Löwe war weg. »Sie sind wohl nicht ganz bei Troste«, fragte Seidelbast den schlotternden Mann. »Wenn es nicht so anstrengend wäre, würde ich mich über Sie ärgern.« »Ich will's bestimmt nicht wieder tun«, jammerte Borgmeier. »Ich entziehe Ihnen für 14 Tage die Erlaubnis, die Versuchsstation zu betreten«, sprach der Präsident streng und ging mit den Besuchern weiter. Plötzlich wurde Onkel Ringelhut immer kleiner und kleiner. »Ich werd verrückt«, rief er, »was soll denn das bedeuten?« Konrad lachte und rieb sich die Hände. Seidelbast lachte auch und sagte zu ihm, »Du bist eine tolle Rübe.« Und der Onkel schrumpfte immer mehr zusammen, jetzt war er nur noch so groß wie Konrad und dann nur noch so hoch wie ein Spazierstock und schließlich war er nicht größer als ein Bleistift. Konrad bückte sich, nahm den winzigen Onkel in die Hand und sagte, »Ich hab mir nämlich ausgemalt, du wärst so klein wie auf der Fotografie, die wir zu Hause haben.« »Mach keine Witze«, sagte der Miniaturonkel, »ruf sofort zurück, Marsch, Marsch.« Er hob das Händchen, als wollte er dem Neffen eine Ohrfeige geben. Dabei war er nicht größer als Konrads Handfläche, auf der er stand. »Ich befehle es dir«, rief er. Seidelbast lachte Tränen. Der Junge sagte aber zu seinem Onkel, »Du hässlicher Zwerg«, und steckte ihn in die Brusttasche. Dort guckte Ringelhut nun heraus, fuchtelte mit den Ärmchen und schrie so lange, bis er heiser war. Dann kam das Pferd angetrabt und Konrad stellte es dem Präsidenten vor. Sehr angenehm, sagten beide. Das Pferd lobte das Schlaraffenland über den grünen Klee. Es sei der ideale Aufenthalt für erwerbslose Zirkusgäule. Und dann fragte es, wo ist denn eigentlich unser Apotheker? Konrad wies stumm auf seine Brusttasche und dem Pferd fiel vor Staunen fast der Strohhut vom Kopf. Nun teilte der Junge mit, wodurch der Onkel so klein geworden sei und was sie mit dem Löwen und Frau Brückners Großvater erlebt hätten. »Oh«, sagte das Pferd, »das Rezept versuche ich auch mal. Ich möchte auf der Stelle meine 4 Kugellagerrollschuhe hier haben.« Und bums hatte es 4 Rollschuhe an den Hufen, fix und fertig angeschnallt, weil es sich das so vorgestellt hatte. Es freute sich sehr und fuhr gleich 2 meisterhafte Rückwärtsbogen, dann eine große 8 und zum Schluss auf der rechten Hinterhand eine Pirouette. Der Anblick war ein Genuss für Kenner und Laien. Seidelbass sagte, wenn er nicht so unbändig faul wäre, würde er klatschen. Das Pferd knickste und dankte für die seiner Leistung gezollte Anerkennung. »Mein lieber guter Neffe«, sagte Onkel Ringelhut, »lass mich bitte wieder aus deiner Brusttasche heraus.« »Mein lieber guter Onkel«, erwiderte Konrad, »ich denke ja gar nicht dran.« »Nein?« »Nein.« »Also, wie du willst«, sagte der Onkel, »dafür sollst du zur Strafe ganz geschwind einen einzigartigen Wasserkopf kriegen und grüne Haare und statt der Finger 10 Frankfurter Würstchen.« Und so geschah es. Konrad bekam einen scheußlichen Wasserkopf mit giftgrünen Haaren obendrauf und an den Händen baumelten ihm 10 Frankfurter Würstchen. Das Pferd lachte und sagte, »die reinste Schießbudenfigur«, und Seidelbast hielt dem Jungen einen Spiegel vor, damit er sehen konnte, wie schön er geworden war. Da musste Konrad weinen und Onkel Ringelhut musste über die 10 Frankfurter Würstchen so lachen, dass Konrads Brusttasche einen großen Riss erhielt. Und Seidelbast meinte, sie hätten sich eher was Hübsches vorstellen und dem anderen was Gutes wünschen sollen. »Aber so sind die Menschen«, knurrte er weise. »Nun entzaubert euch gefälligst.« Der Onkel rief also »Zurück, Marschmarsch«, und so nahm der Neffe sein früheres Aussehen wieder an. Nun holte Konrad den Onkel aus der Brusttasche raus und setzte ihn ins Gras und rief ebenfalls »Zurück, Marschmarsch«, und im Handumdrehen war Onkel Ringelhut so groß wie früher. »Fotografieren hätte man euch sollen«, sagte Seidelbast, »ihr seid reichlich belämmert aus.« »Jetzt aber fort«, meinte das Pferd und scharrte ungeduldig mit den Rollschuhen. Sie verließen also die Liegewiese und Seidelbast brachte sie bis zur Landesgrenze. »Haben Sie noch viel Platz im Schlaraffenland?«, fragte Ringelhut zum Abschied. »Warum?«, fragte der Präsident. »Wir haben viele Leute bei uns, die nichts zu tun und nichts zu essen haben«, antwortete der Onkel. »Ach, verschonen Sie uns mit denen«, rief Seidelbast, »die Kerle wollen ja arbeiten, und sowas können wir hier nicht gebrauchen.« »Schade«, sagte das Pferd, und dann reichten sie einander die Hände. Der Onkel und Konrad setzten sich auf ihren Rollschuhgaul und fuhren unter Hallo über die Grenze. Seidelbast winkte mit dem kleinen Finger, um sich nicht zu ermüden, und rief »immer geradeaus«. Na, das war das Ende des zweiten Kapitels.